Deutschlandfunk, Rock etc. Paul Jean, kurz PJ Harvey, hat in nicht einmal 10 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Als die Engländerin 1992 debütierte, verglichen viele sie mit der Amerikanerin Patti Smith. Paulys Art zu singen, ihre Stimme, ließen derartige Vergleiche sinnvoll erscheinen, aber sie befreite sich sehr schnell aus dem Schatten großer Namen, mit denen man sie in Verbindung bringen wollte. Die Sängerin versucht seither, sich mit jedem neuen Album, mit jeder Produktion neu zu positionieren, ihre künstlerische Entwicklung voranzutreiben. Paul Baskerville war mit PJ Harvey vor einem Konzert verabredet, nicht eben ein besinnlicher Platz für ein Interview. Das war der Titel Dress, die Debütsingle von PJ Harvey, 1991. Ganz unverhofft ist es mir vor kurzem gelungen, ein Interview mit Polly Jean Harvey zu bekommen. Ich hatte sie seit ihrem 1992 erschienenen Debütalbum Dry nicht mehr interviewt. Ich erinnere mich damals, als die Promoterin über sie geschimpft hatte und mir sagte, sie sei eine richtige kleine Diva. Und ich dachte nur, PJ Harvey ist 22 und ein bisschen eingebildet, aber schon was Besonderes. Es wurde damals 92 darüber spekuliert, ob das Debütalbum Dry so frisch und dynamisch geklungen hat, weil sie auf dem Lande in Dorset in England groß geworden ist. Nur deshalb könnten ihre Songs so originell und jungfräulich wirken. Wie sieht Polly das im Nachhinein? Very hard to say. I'm not somebody that kind of believes that, no, that it had to come from the countryside or it had to come from Dorset. I do think that. Schwer zu sagen. Ich bin nicht der Typ, der sagt, dass die Musik so besonders sei, dass sie nur auf dem Lande in Dorset hätte entstehen können. Manche Menschen entwickeln sich, andere nicht so. Kreativität steckt in uns allen. Ich glaube nicht daran, dass nur bestimmte Leute talentiert oder begabt sind. Es ist alles eine Frage, wie man gefördert wird. Jeder kann was Besonderes mit seinem Leben anfangen. Manche haben diesen Willen, andere nicht. Ich war immer sehr ehrgeizig und motiviert. Some people have the will to do that and other people don't. I was always very ambitious and was driven to do that. Gefördert wurde sie vor allem von ihren Eltern, die selber einen Rock'n'Roll-Lebensstil pflegten. Als sie klein war, musste Polly sich oft bei ihren Eltern beschweren, weil sie zu laute Musik gespielt haben, während Polly schlafen wollte. Die typische Rebellion eines Jugendlichen gegen die Eltern war bei Polly kaum möglich. Ich hatte auf jeden Fall coole Hippie-Eltern. Ich konnte eigentlich nur rebellieren, indem ich, als ich 13, 14 war, nur Romantic-Platten wie Duran Duran und Ultravox kaufte. Meine Eltern hassten sie, aber ich sagte, ich muss meinen eigenen Weg finden. Diese Phase hielt nicht lange. Ich hörte sonst die fantastische Plattensammlung meiner Eltern. Ich hörte früher Captain Beefheart und John Lee Hooker, Bob Dylan und die Rolling Stones. Meine Eltern haben alle Stones-Platten in perfektem Zustand auf Vinyl. Wir waren keine Beatles, sondern eine Stones-Familie. I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He says, das war Sheila Nagig von dem Debütalbum Dry 1992 von PJ Harvey. Das Debütalbum Dry erschien auf dem Indie-Label Too Pure. Ein solches Debüt-Meisterwerk gibt es nicht alle Tage. Kein Wunder, dass Polly Angebote von großen Plattenkonzernen bekam. Sie unterschrieb bei Island. Das zweite Album Rid of Me 1993 war aber kein kommerzielles Zugeständnis. Im Gegenteil, es war härter und sperriger als das Debütalbum und war nicht das, was sich die Plattenfirma vorgestellt hatte. Es wurde auch vom Krachexperten Steve Albini, ex-Big Black, produziert. Polly schien sich im kommerziellen Sinne selbst in den Fuß geschossen zu haben. When I worked with Albini on the second record, that was a very brave thing to do at the time. I mean, it was a lot of it was for other reasons. I just signed with Island Records. Es war sehr mutig von mir, beim zweiten Album mit Albini zusammenzuarbeiten. Ich hatte gerade bei Island Records einen Vertrag unterschrieben. Ich wollte der Plattenfirma klar machen, dass sich für mich nichts geändert hatte. Ich musste bis aufs Blut kämpfen, damit die Platte überhaupt veröffentlicht wurde. Ich war ein großer Fan von Albini damals und mir war klar, dass das Endprodukt nicht radiotauglich war. Das hat mich sowieso nie interessiert. Und die neue Plattenfirma sollte begreifen, dass es für mich in erster Linie darum ging, Neuland zu erforschen und zu experimentieren. Never, never matter, don't you wish you? Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire. Rid of Me, das Titelstück von dem zweiten Album von PJ Harvey. So ähnlich wie bei Will Oldham besitzt Polly die Fähigkeit, sich unverblümt in einem Song auszudrücken, ohne primitiv dabei zu wirken. Yeah, I think there's a very fine line. I mean, using swear words, for instance, or being blatant about sexual. Ich glaube, es ist eine Frage, wie subtil man ist. Wenn ich Schimpfwörter verwende oder wenn ich mich sehr direkt über sexuelle Aktivitäten äußere, dann nur, um einem Song Kraft zu verleihen. Ich würde nie ordinär ohne Grund sein wollen. Ich würde nicht ohne weiteres herumfluchen. Das aktuelle sechste Album Stories from the City, Stories from the Sea ist gewissermaßen das Gegenteil von Rid of Me. Von allen PJ Harvey-Platten ist es vielleicht am einfachsten zu verstehen. Ich rede nicht von einem kommerziellen Ausverkauf, aber ich vermute, dass man unbewusst verbindlicher wird, wenn man älter wird. Polly sieht es nicht ganz so. You know, in some ways I think with the last album people think I finally mellowed down a bit or something or Die Leute haben geglaubt, dass ich beim aktuellen Album endlich mal sanfter geworden bin. Für mich ging es nur darum, was Neues auszuprobieren. Ich wollte einfache Popmelodien schreiben, die besonders schön und saftig produziert werden sollten. Ich wollte saubere, schöne Klänge schaffen, weil ich so etwas noch nicht gemacht habe. Ich werde es nicht wiederholen. Es war ein Teil meiner Reise. Ich werde mich jetzt anders entwickeln. Having done it, I won't do it again. I'll try something else, but it was just part of the journey, really. It's not, certainly not where I'm heading. One day, I know, we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. A Place Called Home von PJ Harvey. Polly hat es weit gebracht. Sie erzielt zwar keine hohen Chartpositionen, aber sie ist so erfolgreich, wie man eine sogenannte Underdog überhaupt sein kann. Sie verkörpert den schönsten Rock'n'Roll-Widerspruch, PJ Harvey, der Underground Star. Sie hat ein großes Publikum und hat sich dafür nie anpassen müssen. I always felt an outsider. I always felt that I was heading on a course that wasn't going with the flow, if you like. Ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt und habe geglaubt, ich würde gegen den Strom schwimmen. Ich war mir nicht sicher, worauf das alles hinauslief, aber mein Bedürfnis war sehr stark, keinen üblichen Weg im Leben einzuschlagen. Heutzutage sehe ich es zwar genauso, aber dazu kommt noch der Gedanke, dass ich mich künstlerisch nicht wiederholen will, was nach 6, 7 Alben leicht passieren könnte. Meine Songs kosten mich viel Mühe und Arbeit. Ich stecke meine ganze Energie rein. Bei der Entstehung der Songs erlebe ich Kummer und Freude. Es ist immer ein Kampf. Mühelos ist es nie. It's certainly not effortless, no. Perfect Day, Elise, von dem Album Is This Desire, 1998 von PJ Harvey. In den Köpfen der Menschen gilt PJ Harvey als ständig betrübt, ohne einen Anlass zu haben, heiter sein zu können. Eine gewisse Verbissenheit hat sie schon. Deshalb ist sie beliebt bei Leuten, die sich gegen die Rührseligkeit der leichten Popmusik wehren wollen. PJ könnte nicht Britney werden. PJ Harvey ist extrem, aber dennoch normal dabei, wie sie jetzt erläutert. I like everyone. I'm a combination of many, many different things. I think that extremes come forward through music, through the emotions that. Ich bestehe, wie viele andere Menschen auch, aus verschiedenen Eigenschaften. Die extremen Seiten in meinem Charakter werden durch Musik verstärkt. Die Emotionen bekommen ihren freien Lauf. Es gibt andere Aspekte in meiner Musik, die oft übersehen werden. Mein Sinn für Humor wird unterschätzt. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Dennoch bin ich schon ein extremerer Mensch als die meisten meiner Freunde. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich eine Perfektionistin bin. Dann wird man extrem. Ich lebte schon immer nach dem Motto, alles oder nichts. Than maybe some of my friends are. But that's only ever because I just feel driven to want to make everything as good as I can possibly make it. That tends to make you quite an extreme person, and you know, it's kind of a bit all or nothing, and it always has been with me. It starts at daylight. I see him before my sad eyes. I hear him breathing. Oh, lover, need you to lead me. No, never thought that you'd leave. That was my veil. That was my time. Once held secret, but now lies. No words can heal my heart. Inside I'm broken. Now it's done. Was My Veil, und das war ein Stück von einem Album, das in Zusammenarbeit mit John Parish entstanden ist. John Parish and Polly Jean Harvey, das Album hieß Dance Hall at Loose Point, 1996. PJ Harvey ist für manche Frauen ein Vorbild. Sie ist stark, unabhängig, aber doch feminin. Ich habe gehört, wie PJ Harvey als feministisch bezeichnet worden ist. Ich hatte nie den Eindruck, nicht dass ich dachte, sie wäre frauenfeindlich, aber Polly hat immer viel Verständnis für Männer in ihren Songs gezeigt. Yeah, I do. I think that is how it comes across. That's how I hope it comes across. You know, I certainly don't write with one particular gender in mind or, you know, one particular. Ich hoffe sehr, dass es so rüberkommt. Ich schreibe nicht absichtlich für ein bestimmtes Geschlecht. Viele meiner Songs sind tendenziell eher aus der männlichen Perspektive zu verstehen, weil ich von der männlichen Psyche fasziniert bin und weil ich gerne was anderes als nur weibliche Emotionen empfinden möchte. Ich bin kein Mann und ich verstehe Männer sehr oft nicht. Aber als Songschreiberin ist es eine Herausforderung, sie zu verstehen. Ich möchte mich auf keinen Fall so präsentieren, dass Männer keinen Zugang zu meiner Musik finden würden. Wenn ich Songs schreibe, hoffe ich, dass sich Männer und Frauen von bestimmten Ideen angesprochen fühlen. Es ist schwierig, die richtige Mitte zu treffen. I think that is quite a hard balance to strike as a writer as well. Lover had to leave me across the desert plain. Send His Love to Me, das Titelstück von dem Album von 1995 von PJ Harvey. PJ Harvey hat zwar was Extrovertiertes, aber nicht so wie Robbie Williams, sondern sie gibt sich dominant, um die Fülle ihres Gefühlslebens zu artikulieren. Ihre Natur ist oft genug nach innen gerichtet, dadurch bekommen ihre Songs Tiefgang und sinnliche, verlockende Form. Yeah, it does. I do think that it's an important part for me as a person. Not just with the work that I do, but when I talk spirituelle Dinge sind ein wichtiger Bestandteil meines gesamten Wesens, nicht nur in meiner Musik. Spirituelle Gedanken sind für mich unmittelbar mit Kreativität verknüpft. Durch schöpferische Arbeit empfinde ich einen Sinn im Leben. Ich habe eine sinnvolle Richtung gefunden. Ich würde den Begriff Gott nicht unbedingt verwenden und die religiöse Suche geht für mich weiter. Je älter ich werde, umso komplizierter wird es, eine religiöse Lösung zu finden. Wenn ich richtig alt bin, wird es vielleicht auf einmal klar und deutlich werden. Im Moment sind meine spirituellen Fähigkeiten rein schöpferischer Natur und sie kommen in der Musik zum Ausdruck. He came riding fast like a phoenix out of fire flames. He came dressed in black with a cross bearing my name. He came bathed in light and splendor and glory. I can't believe what the Lord has finally sent me. To my black and empty heart, so long. Das war The Dancer von dem Album To Bring You My Love von ihrem dritten Album von 1995, PJ Harvey. Ich hatte wirklich großes Glück, ein Interview mit Polly Jean Harvey zu bekommen. Sie hat nämlich das Album-Management für U2. Und U2's Management ist dafür bekannt, dass es sehr schwierig ist. Theoretisch gibt PJ Harvey gar keine Radio-Interviews. Und es war umso aufregender, dass es wirklich geklappt hat. PJ Harvey wird auch immer prominenter. Sie hat gerade die Mercury Prize in England gewonnen. Das ist eine Prestigeverleihung, und zwar für ihr letztes Album Stories from the City, Stories from the Sea. Sie ist die erste Frau, die die Mercury Prize gewonnen hat. Pollys Stimme ist wie voller schwerer Rotwein. Ohne diese Stimme wäre sie nichts. Damit trifft sie die Nervenbahn des Hörers. Nach seinem Bekehrungserlebnis ist der Hörer für immer ein PJ Harvey-Fan. Ich fand es immer erstaunlich, dass eine solche kleine Person eine solche Kraft ausstrahlen konnte. Well, I try always and only ever to be honest in my voice and to be honest in my delivery of emotions and ich versuche ehrlich mit meiner Stimme zu sein. Ich versuche, die Emotionen eines Songs auf wahrhaftige Weise wiederzugeben und den Moment eines Songs richtig zu erleben. Ich hoffe, dass die Leute das begreifen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich versuche, ehrlich zu singen. Diese Einstellung prägt dann den Klang einer Stimme und erklärt ihre Wirkung auf andere Menschen. Ich fühlte mich nie besonders klein. Viele Leute in Dorset sind relativ klein. Meine ganze Band ist so klein wie ich. Aber ich habe mich nie klein gefühlt. Ich hatte eben ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis. Musik war mein Ventil. I think I ever felt that. No, I just felt an overwhelming need to say things. And music was the way that I found of doing that. My first name, Angeline. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. I Das war Rock etc. mit einer Sendung von Paul Baskerville.